die erzwungenen Konsequenzen. Fast alle Symptome zwingen zu Verhaltensänderungen, die sich in zwei Gruppen sortieren lassen. Auf der einen Seite hindern uns Symptome daran, Dinge zu tun, die wir gern täten, und auf der anderen Seite zwingen sie uns, etwas zu tun, was wir nicht tun wollten. So hindert uns beispielsweise eine Grippe daran, auf eine Einladung zu gehen und zwingt uns, im Bett zu bleiben. Ein gebrochenes Bein hindert uns daran, Sport zu treiben und zwingt uns zur Ruhe. Unterstellen wir der Krankheit Absicht und Sinnhaftigkeit, so lassen gerade die verhinderten und erzwungenen Verhaltensänderungen gute Schlüsse auf die Absicht des Symptoms zu. Eine erzwungene Verhaltensänderung ist eine erzwungene Korrektur und sollte daher ernst genommen werden. Der Kranke neigt dazu, den erzwungenen Änderungen seines Lebensstils so viel Widerstand entgegenzubringen, dass er meistens mit allen Mitteln versucht, die Korrektur so schnell wie möglich rückgängig zu machen, um auf seinem gewohnten Weg unbeirrt fortfahren zu können. Dagegen halten wir es für wichtig, sich von einer Störung erst einmal wirklich stören zu lassen. Ein Symptom korrigiert immer nur Einseitigkeiten. Der Überaktive wird zur Ruhe gezwungen. Der Überbewegliche in der Bewegung gehindert, dem Kommunikationsabhängigen wird die Möglichkeit dazu entzogen. Das Symptom erzwingt den nicht gelebten Pol. Wir sollten darauf mehr achten und freiwillig auf das Entzogene verzichten und das Erzwungene bejahen. Krankheit ist immer eine Krise und jede Krise will Entwicklung. Jeder Versuch, den Stand vor einer Erkrankung wieder zu erreichen, ist naiv oder dumm. Krankheit will weiterführen, zu neuen, unbekannten und ungelebten Ufern. Erst wenn wir diesem Aufruf bewusst und freiwillig folgen, verleihen wir der Krise Sinnhaftigkeit. Vierte Regel. Die beiden Fragen, woran hindert mich das Symptom und wozu zwingt mich das Symptom, führen meistens schnell an den zentralen Themenbereich der Krankheit heran.